Wir hören nun den fünften und vorerst letzten Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Positionen diskutieren. Im gleichzuhörenden Teil Nummer 5 referierte am 12. Juli Moritz Zeiler aus Bremen zur Kritik des Staates. Hierzu aus der Ankündigung. Über den Staat gehen in der Linken die Interpretationen weit auseinander. Für die einen ist er der Garant des Allgemeinwohls, anderen gilt er als das Instrument der kapitalistischen Klassenherrschaft und wieder andere sehen in ihm das Terrain sozialer Kämpfe. Mit der Veranstaltung wird eine Einführung in die verschiedenen Tendenzen marxistischer Staatstheorie geboten. Dabei werden in drei Themenkomplexe die zentralen Thesen marxistischer Theorie zum Begriff des Staates präsentiert. Themen sind die instrumentelle Staatstheorie bei Lenin, in Klammern Staat als Instrument der herrschenden Klasse, die relationale Staatstheorie bei Antonio Gramsci, Louis Althusser und Nikos Poulantzas, Staat als materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, sowie die Reflexionen von Eugen Paschukanis über den Staat als Rechtsform und die daran anknüpfende Staatsableitungsdebatte. Moritz Zeiler hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert und ist Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen und Mitherausgeber von Staatsfragen, Einführungen in materialistische Staatskritik, Rosa-Luxemburg-Stiftung Papers Berlin 2009. Soweit aus der Ankündigung. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Dort finden sich auch Links zu den bereits bei FSK gesendeten Vorträgen, die ihr sonst auch unter freie-radios.net findet, wenn ihr den Begriff Intros zum Suchen eingebt. Wir wünschen nun ein anregendes Hören beim fünften Teil der Intros-Reihe Moritz Zeiler zur Kritik des Staates. Hallo und herzlich willkommen bei der vorerst letzten Intro-Veranstaltung. Vorerst sage ich deswegen, weil wir nach einer Pause mit dieser Reihe wiederkommen werden. In welcher Form, das ist noch nicht ganz klar, aber das ist heute noch nicht das Ende. Freut mich mitzuteilen. Wir werden uns heute mit Staatskritik beschäftigen. So allgemeine staatliche Herrschaft, ja, überraschend akzeptiert, selbst Teile der Linken, wie die Globalisierungsgegnerinnen, sind sich nicht zu schade, an den Staat zu appellieren, und so bleibt der Staat eben oft unkritisiert. Aber ja, heute wird das entsprechend anders sein, und so werden wir heute, oder wird Moritz besser gesagt, verschiedene Ansätze von marxistischer Staatskritik vorstellen. Genau. Der Vortrag wird nochmal zum Nachhören bei FSK gesendet, wird also jetzt auch aufgezeichnet, und zwar am 8. August von 14 bis 16 Uhr. Und Moritz wird eine Stunde sprechen und danach wird es eine Diskussion geben. Und wenn ihr irgendwie nicht aufgezeichnet werden wollt für FSK, dann sagt es einfach kurz vorher, dann kommt das später nicht mit rein. Ja, dann gebe ich einfach mal ab, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal, könnt ihr mich alle soweit hören? Ich bin es nicht gewöhnt, mit Mikrofon zu reden. In Bremen ist das immer alles ein bisschen kleiner, da brauchst du es nicht. Ich werde heute versuchen, einen Überblick über drei zentrale Richtungen marxistischer Staatskritik zu geben und versuche da so die wichtigsten These und Begriffe vorzustellen. Das ist hoffentlich jetzt in einer Stunde nicht zu viel. Vieles wird sicher quasi noch fehlen und nicht thematisiert werden können. Da möchte ich euch unsere kleine Textsammlung Staatsfragen sonst ans Herz legen, die am Büchertisch ausliegen, wo quasi Veranstaltungen zur Staatskritik dokumentiert sind, die wir in Bremen gemacht haben und wo sicher auch sich noch weiterführende Literatur finden lässt. Was ich heute Abend